sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Juni 2024 beginnen wir mit dem Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, kommen dann zur deutschen Realität der palästinensischstämmigen Menschen, von da zu den Abschiebeplänen der Bundesregierung und zum Fall Rose und abschließend zu den ältesten Daten des Klimawandels. Unser erster Artikel ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik vom Juni und über den Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, der am 16. April 2024 vorgestellt wurde. Abtreibung, Leihmutterschaft und die Untiefen der Liberalität. Es sind juristisch und lebensweltlich widersprüchliche Formeln, die das Bundesverfassungsgericht im Namen des Lebensschutzes den Frauen hierzulande bis heute auferlegt. Ein Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche sei rechtswidrig, aber straffrei. Wobei sich die abtreibungswilligen Frauen vorab einer zielgerichteten, aber ergebnisoffenen Beratung zu unterziehen hätten. Mit diesem Kompromiss leben ungewollt Schwangere hierzulande, seitdem die Bundesrichter 1975 und 1990 die sogenannte Fristenregelung verworfen hatten. Im Süden Deutschland und in ländlichen Gebieten geraten sie dabei in immer heftigere Konflikte mit dem Status quo, denn nicht nur nötigen und bedrohen selbsternannte LebensschützerInnen betroffene Frauen und Ärztinnen immer offensiver vor gynäkologischen Praxen. Auch um die medizinische und psychosoziale Versorgung steht es nicht gut, wie eine gerade erschienene aufschlussreiche Studie zu Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer nicht deutlicher hätte offenlegen können. Allen, die derzeit von einem befriedeten Kulturkampf schwadronieren, wie die CSU-Politikerin Dorothee Bär, und keine Notwendigkeit sehen, etwas an der zunehmend prekären Lage ungewollt Schwangerer zu ändern, sei die Lektüre dieser Studie empfohlen. Aufgeflammt ist der vermeintliche Kulturkampf nun wieder anlässlich eines im April vorgestellten Berichts einer Regierungskommission, deren Aufgabe es war, Empfehlungen zur reproduktiven Selbstbestimmung, sprich zum Schwangerschaftsabbruch und zur Fortpflanzungsmedizin, insbesondere zur möglichen Legalisierung von Eizellenspende und Leihmutterschaft zu geben. Vor diesem Hintergrund des geltenden § 218 BGB des Embryonenschutzgesetzes von 1990 und der beiden genannten Urteile keine leichte Aufgabe für das interdisziplinär und vornehmlich mit Frauen besetzte Gremium, dessen Arbeitsgruppe 1 zu prüfen hatte, ob und wie der Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann. Dass die Bundesverfassungsgerichtsurteile nicht mehr als sakrosante Richtschnur zu verstehen seien, bekräftigte auf der Pressekonferenz die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf in leicht sarkastischem Ton. Die Konsistenz der beiden Entscheidungen, sagte sie, sei überschaubar und von Verfassungs-, Europa- und völkerrechtlichen Vorgaben mittlerweile überholt. Die Bindewirkung der Urteile, so der Bericht, sei nicht absolut, zumal wenn veränderte Verhältnisse neuen Regelbedarf erfordern. Die Kommission schlägt in ihrer stark juristisch argumentierenden Studie nun vor, den Schwangerschaftsabbruch im ersten Drittel der Schwangerschaft für rechtens- und straffrei zu erklären. Die werdende Mutter und der ohne sie nicht lebensfähige Embryo stellten eine unzertrennliche Einheit dar, sodass in dieser Phase das Selbstbestimmungsrecht der Frau den Rechten des Embryos übergeordnet sei. Öffentlich heftiger umstritten sind insbesondere die aktuellen Ausführungen für das zweite Schwangerschaftstrimester. Hier hält die Kommission eine zeitliche Ausweitung des Schwangerschaftsabbruchs für möglich und reagiert damit auf Regelungen im europäischen Ausland. Frankreich erlaubt den Abbruch bis zur 14. Schwangerschaftswoche, also Woche 12 nach der Nidation. Die Niederlande sogar bis zur 24. Woche. Eine solche Erweiterung stellt die Kommission allerdings in den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, für bei einer medizinischen und kriminologischen Indikation die Rechtsmäßigkeit der Abtreibung jedoch verankert wissen. Handlungsbedarf sieht das Gremium in der Spätphase der Schwangerschaft. Und grundsätzlich soll der Fetozid strafbar sein. Bei der medizinischen Indikation jedoch, die bisher intransparent geregelt sei, fehlen gesetzliche Kriterien für die Beurteilung, unter welchen Voraussetzungen bei einem pränatal auffälligen Befund der Abbruch möglich ist. Im Hinblick auf die aktuell geltende Pflichtberatung stellt die Kommission den genannten Widerspruch von Zielorientierung und Ergebnisoffenheit heraus, den Beratende, aber auch betroffene Frauen als belastend empfinden. Die Anzahl leichtfertig durchgeführter Abtreibungen, so Kommissionsmitglied und Ethikrätin Sigrid Graumann, bei einer Veranstaltung des Deutschen Ethikrates läge bei null. Wesentlich zielführender als die geltende Zwangsberatung, so die Kommission, sei ein freiwilliges, niedrigschwelliges, barrierefreies und vielsprachiges Beratungskonzept. Zugleich soll das kostenfreie Beratungsangebot aufrechterhalten werden. Die Kosten eines legalen Schwangerschaftsabbruchs sollen dem Gremium zufolge die Krankenkassen übernehmen. Die harschen Reaktionen auf den vorab bekannt gewordenen Bericht und die Warnungen vor einer drohenden Spaltung der Gesellschaft, wie sie von der bayerischen Gesundheitsministerin Ulrike Scharf, CSU, aber selbst der religionspolitischen Sprecherin der FDP, Sandra Buddendorfer-Licht, verlautet, stehen im massiven Gegensatz zur mehrheitlich eindeutigen Haltung in der Bevölkerung. Über Jahre hinweg und auch aktuell sprechen sich um die 80% der Deutschen dafür aus, eine ungewollte Schwangerschaft legal beenden zu können. Dennoch duckt sich die Bundesregierung dieser so relevanten Frage aus parteipolitischen Beweggründen weg. Die Furcht, die Rechten könnten das Thema wahlkampftaktisch ausschlachten, scheint selbst die zuständige PolitikerInnen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, Justizminister Marco Buschmann, FDP und Familienministerin Lisa Paus, Grüne, umzutreiben. Was wir nicht brauchen, sagt Lauterbach auf einer Pressekonferenz in seinem Ministerium, ist eine spaltende ideologische Debatte. Ähnlich äußert sich Buschmann, der sicherlich wenig geneigt ist, den Paragraph 218 anzufassen und ebenfalls vor Polarisierung warnte. Dabei aber vertut eine Regierung zum wiederholten Mal die Chance, Frauen hierzulande endlich jene Rechte einzuräumen, die in vielen Teilen der Welt längst Standard sind und in Frankreich inzwischen sogar Verfassungsrang haben. Kaum eine Rolle spielen in der Öffentlichkeit dagegen die weitreichenden Ausführungen zur Fortpflanzungsmedizin, die die Kommission ebenfalls der Gestaltung des Gesetzgebers überlässt. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese nur eine vergleichsweise geringe Zahl von Menschen betrifft, vielleicht aber auch, weil es sich um eine komplizierte Gemengelage widersprüchlicher Interessen handelt. Familienpolitische Forderungen der Queer-Community, die sich vom herrschenden heterosexuellen Fortpflanzungsregime diskriminiert fühlt, treffen auf eine internationalistisch grundierte Kritik, die den betroffenen Paaren vorwirft, das Wohlstandsgefälle auszunutzen, wenn sie Leihmütter etwa aus Osteuropa Dienstleistungen für sich erbringen lassen. In diesem Teil des Berichts drückt sich der Paradigmenwechsel, der schon im Hinblick auf Schwangerschaftsabbrüche aufscheint, wenn bei der Abwägung der Rechtsgüter von einem abgestuften Nebenschuss ausgegangen wird, noch deutlicher aus. Reproduktive Autonomie, heißt es da, wird nicht mehr nur negativ als Abwehr von Bevormundung und Fremdbestimmung verstanden, sondern auch positiv als Freiheit der Wahl, weil die Realisierung des Kinderwunsches mit fortpflanzungsmedizinischer Hilfe als Bestandteil eines guten, gelingenden Lebens gelten kann. Solche Passagen lassen deutlich die Handschrift der Göttinger Medizinethikerin Claudia Wiesemann als Koordinatorin der Arbeitsgruppe erkennen, die schon seit längerem als Befürworterin der Legalisierung zumindest der Eizellenspende auftritt und 2019 am Konzept eines zeitgemäßen fortpflanzungsmedizinischen Gesetzes der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina mitgewirkt hat, das das Embryonenschutzgesetz ablösen soll. Die Begründung des Verbots reproduktionstechnischer Eingriffe im geltenden Gesetz, erklärt sie bei der Vorstellung des Berichtes, sei nicht mehr haltbar, weil neuere Studien gezeigt hätten, dass die gespaltene Mutterschaft zwischen leiblicher Mutter, Eizellenspenderin und/oder Leihmutter dem Kindeswohl nicht abträglich sei, soweit das Kind über seine Herkunft informiert würde. Das Verbot der altruistischen Leihmutterschaft, also einer Trägermutterschaft, ohne kommerzielle Absichten, so die Juristin Friederike Wappler, könne allerdings durchaus begründet sein, beziehungsweise diese könne nur unter sehr strengen Vorgaben erlaubt werden. Bemerkenswert ist, dass die Kommission die Problematik nicht wie üblich vor allem aus der Perspektive kinderloser Paare, sondern im Hinblick auf die entstehenden Kinder und die am Geschehen beteiligten Eizellenspenderinnen und Leihmütter beleuchtet. Um die Rechte des Kindes zu schützen, sei nur die nicht anonyme Spende denkbar, was dazu führen könnte, dass, wie das Beispiel Skandinavien zeigt, das Angebot auf niedrigem Niveau verbleibt. In Spanien, dem Mekka der Eizellenspende, erfolgt diese anonym. Zudem soll der Eizellhandel unterbunden und die Frauen sollen mittels einer Versicherung, ähnlich der für medizinische Probanden, gegen gesundheitliche Risiken und Langzeitfolgen abgesichert werden. Noch restriktiver will das Gremium die Leihmutterschaft geregelt sehen. Sollte diese zur legalen Option werden, kritisch setzt es sich mit dem Begriff Altruismus auseinander, denn weder dürften Frauen genötigt werden, ihre Dienste umsonst anzubieten, noch dürften sie der Gefahr ausgesetzt werden, dass ihre wirtschaftliche Not ausgenutzt wird. Um die Gerechtigkeit im Gesamtgeschehen zu fördern, heißt es, müssen Aufwand, Risiken und Ertrag für alle Beteiligten in ein faires Verhältnis gesetzt und müssen den Frauen eine angemessene Aufwandsentschädigung bezahlt werden. Deshalb sollten gemeinnützige Einrichtungen die Vermittlung und Beratung übernehmen, um kommerzielle Anbieter vom Markt zu drängen. Um der besonderen Situation der Schwangerschaft gerecht zu werden, plädierten die Kommissionsmitglieder dafür, die persönliche Bindung zwischen Bestelleltern und Leihmutter zu stärken, indem sie gemeinsam über die Geburt des Kindes hinaus Verantwortung übernehmen. Die Leihmutter solle entscheiden, ob sie die Schwangerschaft innerhalb der gesetzlichen Regeln abbrechen oder das Kind nach der Geburt behalten will. Ein noch vor der Schwangerschaft abgeschlossener Familienvertrag könnte die Rechte der Tragemutter und das Co-Parenting regeln. Diese vorgeschlagenen Einschränkungen tragen den besonderen Umständen Rechnung, die mit der reproduktionstechnischen Herstellung eines Kindes einhergehen. Vieles davon würde den andernorts ungeregelten Fortpflanzungsmarkt hemmen. Von der versicherungstechnischen Risikokalkulation über die offene Spende von Eizellen bis hin zu der Beziehungsstiftung der Beteiligten bei Leihmutterschaft. Als problematisch könnte sich die angemessene Aufwandsentschädigung erweisen und zu einem neuen Reproduktionstourismus führen, der sich nur schwer verhindern ließe. Dezidiert erteilt die Kommission all jenen, auch feministischen Akteurinnen, eine Absage, die Eizellenspenderinnen bzw. Tragemütter als normale Arbeiterin sehen wollen. Eine Leihmutter, so Wappler, könne man sich nicht einfach kaufen. Inwieweit Missbrauch und Ausbeutung sozial schwächerer Frauen durch die vorgeschlagenen rechtlichen Pfeiler allerdings verhindert werden können, bleibt fraglich. Die europäische Freizügigkeit und die Gewerbefreiheit, auch für Reproduktionsmediziner, setzen den Restriktionen schon heute rechtliche Grenzen. Gar nicht zu reden davon, ob derartige Dienstleistungen von den Krankenkassen bezahlt werden müssen, worüber sich die Kommission ausschweigt. Dass zumindest Teile der Ampel, allen voran die SPD, die sich in dieser Sache völlig bedeckt hält, die ganze Thematik lieber vertagen würden, ist offensichtlich, auch wenn die FDP den Fortpflanzungsmarkt lieber heute als morgen deregulieren würde. In Fragen eines liberalen Abtreibungsrechts aber haben die alten Vorkämpferinnen in der heutigen Männerpartei offenbar allen Einfluss verloren. Worst case wäre ein Szenario, bei dem die Lockerung des Abtreibungsrechts gegen die liberale Ausgestaltung der Fortpflanzungsmedizin ausgedealt würden. Wenn der Kommissionsbericht überhaupt noch einmal ins Parlament gelang, sollten die Dinge unbedingt getrennt verhandelt werden. mit einem inhaltlichen Sprung kommen wir von dem Recht auf Abtreibung und der Leihmutterschaft zur Situation der palästinensischen Community in der BRD und einem Artikel aus der Analyse und Kritik der Monatszeitung aus Hamburg vom 21. Mai. Deutsche Realitäten. Die palästinensische Gemeinschaft in der Bundesrepublik ist heterogen, auch aufgrund verschiedener Fluchtgeschichten. Von der derzeitigen Stigmatisierung aber sind alle betroffen. Wenn die Angst die BewohnerInnen einer Stadt ergreift, gibt es keinen anderen Ausweg als die Flucht. Der Überlebensinstinkt treibt eine und einen dazu zu fliehen, so wie er mich und meine Familie 2018 aus Damaskus in Syrien gerissen hat, auf der Suche nach Sicherheit, nachdem uns der Tod überallhin verfolgt hatte. Vor 76 Jahren, genauer gesagt in der letzten Aprilwoche des Jahres 1948, musste mein Großvater eine ähnliche Reise antreten, nachdem Tod und Angst seine Stadt namens Safed im heutigen Norden Israels ergriffen hatten. Er und seine Familie suchten im nächstgelegenen Dorf nach Sicherheit. Die Angst verfolgte sie weiter, bis sie als Flüchtlinge in Damaskus Sicherheit fanden. Andere der damals mehr als 700.000 PalästinenserInnen, die gezwungen waren, ihre Städte und Dörfer zu verlassen, flohen in den Libanon oder nach Jordanien. Über die Geschichte zu sprechen ist manchmal heikel und verwirrend, aber um die Realität der PalästinenserInnen in Deutschland zu verstehen, ist es notwendig, darauf zurückzukommen. Die vergangenen 7 Jahrzehnte haben das Leben von PalästinenserInnen komplizierter gemacht, nicht nur in den palästinensischen Gebieten, Gaza, Westjordanland und Ostjerusalem, sondern auch in der Diaspora. Dazu gehören fast alle Teile der Welt. Die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge, die heute beim UNRWA registriert sind, wird auf etwa 5,9 Millionen geschätzt. Die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland ist dabei eine der größten in Europa. Fast 225.000 PalästinenserInnen leben hier. Die genaue Zahl lässt sich nicht so einfach ermitteln, weil es Unklarheiten über den rechtlichen Status von PalästinenserInnen in der Bundesrepublik gibt. Zudem existieren Unterschiede je nach Land und Zeitraum, in dem sie angekommen sind. Nach 1948 waren viele der vertriebenen PalästinenserInnen in die Nachbarländer gekommen, also nach Syrien, Jordanien oder in den Libanon. Viele von ihnen sind danach weitergezogen, zum Studieren, um nach einem besseren Leben oder nach Stabilität zu suchen, zum Beispiel nach Süd- und Nordamerika oder Europa. Palästinensische Flüchtlinge gehörten stets mit zu den Schwächsten, wenn die Situation in der Region eskalierte. Der libanesische Bürgerkrieg und die israelische Invasion in Beirut 1982 haben viele palästinensische Flüchtlinge erneut in die Flucht getrieben. Die palästinensischen Flüchtlinge aus Syrien, die in den letzten 10 Jahren hierher kamen, sind nun die jüngste Welle der palästinensischen Migration nach Deutschland. Die vielen Fluchtwellen führten dazu, dass die palästinensische Gemeinschaft in Deutschland keinen einheitlichen rechtlichen und sozialen Status hat. Die Bundesrepublik erkennt, wie die meisten Länder der EU, den Staat Palästina trotz des Eintretens für eine Zwei-Staaten-Lösung nicht an. Deshalb richtet sich der Status der palästinensischen Flüchtlinge nach den jeweiligen Ausweispapieren, die sie besitzen, und nach ihrem Geburtsort. Die meisten von ihnen haben den Status ungeklärt oder staatenlos. Das hat natürlich zahlreiche wirtschaftliche, soziale, politische und sogar psychologische Konsequenzen. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar, auch bei der dritten und vierten Generation palästinensischer Flüchtlinge. Trotz solcher Unterschiede innerhalb der Gemeinschaft, das Gedenken an die Nakba ist zentral für die palästinensische Identität. Am 15. Mai gedenken PalästinenserInnen weltweit der Ereignisse der Zwangsvertreibung, die sie während des Gründungskrieges, der Gründung des Staates Israel 1948, erlitten haben. In Berlin wurde die Gedenkfeier zu diesem Jahrestag bereits 2022 verboten. Ein Gericht hat das Verbot im Nachhinein bestätigt. Es wurde von der Polizei mit der Befürchtung antisemitischer Aktivitäten und Gewalt begründet. Menschenrechtsgruppen kritisierten das Verbot und sahen darin einen Verstoß gegen die Grundrechte. Nach dem 7. Oktober 2023 hat die Polizei viele weitere pro-palästinensische Demonstrationen verboten. Laut AktivistInnen wendet sie bei der Auflösung der Demonstrationen zunehmend Gewalt an. Auch aufgrund palästinensischer Symbole wie der palästinensischen Flagge oder des Kefieh. Im vergangenen Oktober forderte der Berliner Senat sogar die Schulen der Hauptstadt dazu auf, alle palästinensischen Symbole zu verbieten. All das macht es schwer, über die Realität der PalästinenserInnen im Gazastreifen oder im Westjordanland zu sprechen, fernab von vorgefertigten Vorwürfen wie Gewaltaufruf, Hass oder Antisemitismus. Denn für Trauer um die palästinensischen Opfer und für Mitgefühl scheint in Deutschland kein Platz zu sein. Eine Folge ist, dass Menschen palästinensischer Herkunft heute große Angst haben, öffentlich zu sprechen. Für diesen Artikel beispielsweise wurde eine Reihe von Mitgliedern der palästinensischen Gemeinschaft in Deutschland mit den unterschiedlichsten Hintergründen kontaktiert. Niemand wollte, dass die Gespräche veröffentlicht werden. Unter PalästinenserInnen in Deutschland gibt es ein verbreitetes Gefühl, dass es nicht möglich ist, über palästinensische Rechte und Themen zu sprechen, ohne dass dies Konsequenzen hat, wie soziale Ausgrenzung, Stigmatisierung oder sogar Kündigung und Schließung, wie zuletzt bei zwei Mädchenberatungszentren in Berlin geschehen. Deutschland besteht darauf, sich mit einer offenen parteiischen Politik in das Geschehen im Nahen Osten einzumischen. Nicht nur durch politische und diplomatische Unterstützung für Israel, sondern auch mit einem militärischen Beitrag. Es ist der zweitgrößte Waffenexporteur an das israelische Militär. Seit dem 7. Oktober haben sich die Waffenexporte nach Israel fast verzehnfacht, während die Militäroperationen im Gazastreifen nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 34.000 PalästinenserInnen das Leben gekostet hat. Die Familien und FreundInnen der Opfer leben hier in Deutschland. Viele von ihnen sind wütend und einige versuchen, die deutsche Regierung etwa durch Klagen für ihre Rolle in all dem zur Verantwortung zu ziehen. Viele, vor allem junge AktivistInnen, haben in den letzten Monaten zudem versucht, mit Protesten Druck auf die deutsche Regierung auszuüben, damit sie ihre Haltung ändert. Aber die immer größer werdenden friedlichen Proteste wurden von der Polizei nur mit einer weiteren Eskalation beantwortet, wie etwa Ende April bei der Auflösung eines Sitzstreiks vor dem Bundestag in Berlin, der ein Ende der Waffenlieferungen forderte. Dem vorausgegangen war, dass die Polizei unter dem Vorwand der Angst vor antisemitischen Aktivitäten den Palästina-Kongress in Berlin gestürmt und gewaltsam aufgelöst hatte. In diesem Zusammenhang waren gegen mehrere Personen überdies Einreiseverbote nach Deutschland bzw. in den Schengen-Raum verhängt worden. Auch an deutschen Universitäten geht die Polizei bei der Auflösung von Protesten gegen den Gazakrieg mit Gewalt gegen Studierende vor, wie etwa bei der Räumung einer Sitzblockade an der Freien Universität Berlin Anfang Mai. Im Kulturbereich wurde das bekannte Kulturzentrum in Berlin-Neukölln, OYUN, nach der Veranstaltung einer Gedenkfeier für die Opfer des Krieges im Nahen Osten in den Medien des Antisemitismus bezeichnet, woraufhin der Berliner Kultursenator dem Zentrum die Mittel strich. Obwohl das OYUN seine Verleumdungsklage gegen die Anschuldigungen gewonnen hat, droht dem Zentrum aufgrund der Mittelkürzung die Schließung. So wird der Raum für Meinungsäußerungen immer kleiner und die junge Generation von PalästinenserInnen und UnterstützerInnen der palästinensischen Sache in Deutschland finden keinen Ort, an dem sie ihre Meinung kundtun und eine Diskussion über die Realität und die Zukunft führen kann. Die Ampelregierung hat kürzlich das neue Staatsangehörigkeitsgesetz beschlossen und damit unter anderem die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht. Weil aber die Bundesrepublik den Staat Palästina im Gegensatz zu 142 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nicht anerkennt, können PalästinenserInnen hierzulande auch keine doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Das passt dazu, dass die pure Existenz von PalästinenserInnen in Deutschland oft als Problem gesehen wird. Wir sollen unsere Zugehörigkeit zu einem nach dem Völkerrecht besetzten Land möglichst leugnen. PalästinenserIn zu sein, ist häufig schon eine Anschuldigung. Natürlich nicht im juristischen Sinne, aber im politischen, medialen und gesellschaftlichen Debatten wird es oft so gesehen. Diese Stigmatisierung verdichtet sich in Aussagen wie der von CDU-Chef Friedrich Merz, der keine Geflüchteten aus Gaza aufnehmen möchte und dies vor einigen Monaten folgendermaßen begründete: Deutschland kann nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben genug antisemitische junge Männer im Land. Im Berliner Stadtteil Neukölln, der für seine große arabische Gemeinde, darunter auch viele PalästinenserInnen bekannt ist, wurden Schulen gebeten, Broschüren zu verteilen, die eine spezielle Geschichtserzählung präsentieren, der zufolge die Nakba lediglich ein Mythos sei. Die Rede über den israelischen Landraub und die Illegalität der Siedlungen gilt laut dieser Broschüre als antisemitisch. Diese Position ist ein weiteres Beispiel dafür, wie PolitikerInnen in Deutschland mit PalästinenserInnen und insbesondere mit jungen Menschen umgehen. Während Jüdinnen und Juden in Deutschland angesichts der zunehmenden antisemitischen Vorfälle um ihre Kinder fürchten, verstecken auch viele palästinensische Kinder heute ihre Identität. In einem Umfeld voller Vorurteile und Angst ist natürlich keine freie Debatte möglich. Eine Debatte, die es wiederum ermöglichen würde, den Schmerz der anderen zu verstehen und Initiative dafür zu ergreifen, Menschenrechte ausnahmslos zu verteidigen. Von der palästinensischen Community hier kommen wir zu den Abschiebeplänen der Bundesregierung und einer Pressemitteilung von ProAsyl vom 7. Juni. Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien sind menschenrechtswidrig. Nach der schrecklichen Tat von Mannheim sollen laut Bundeskanzler Scholz bei schweren Straftaten Abschiebungen nach Afghanistan oder Syrien stattfinden. Doch in beiden Ländern gibt es Folter und andere schwere Menschenrechtsverletzungen, die jegliche Abschiebung völkerrechtlich verbieten. Der Schock nach der Tat von Mannheim ist groß. Islamistischer Terror, Rechtsextremismus und Antisemitismus greifen die offene Gesellschaft in Deutschland an. Solchen menschenverachtenden Taten muss mit dem deutschen Strafrecht begegnet werden. Abschiebungen in Länder, in denen Folter, Misshandlungen und weitere Menschenrechtsverletzungen drohen, sind mit dem Rechtsstaat und Völkerrecht aber unvereinbar. Trotzdem hat Bundeskanzler Scholz genau dies in einer Regierungserklärung gefordert und angekündigt, dass bei schweren Straftaten auch Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien erfolgen sollen. Der deutsche Rechtsstaat muss sich dadurch auszeichnen, dass eine so erschreckende Tat wie der Angriff in Mannheim zu einem angemessenen Strafverfahren führt und keine rechtsstaatlichen Grundsätze in einer aufgeheizten Debatte aufgegeben werden. Niemand darf abgeschoben werden, wer nach der Abschiebung Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung droht. Das ergibt sich aus dem absoluten Folterverbot, das unter anderem in Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 4 der EU-Grundrechtscharta normiert ist. Dieses Verbot ist absolut und gilt uneingeschränkt für alle Menschen. Auch für Personen, die Straftaten begangen haben. Ihre Strafen müssen sie in Deutschland verbüßen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kommt im Bericht von März 2024 zu dem Fazit, dass aufgrund der desolaten Sicherheitslage und der vielerorts prekären humanitären Lage in Syrien und Afghanistan Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtscharta etwaigen Abschiebungen in diese Staaten regelmäßig entgegensteht. Genau diese Gefahr droht bei jeder Abschiebung nach Afghanistan. Seit der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021 ist die menschenrechtliche und humanitäre Situation im Land aktuell katastrophaler denn je. Laut Berichten von internationalen Organisationen und den Vereinten Nationen haben die de facto Behörden der Taliban schwere Menschenrechtsverletzungen wie außergerichtliche Tötungen, willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen, Folter und andere Formen der Misshandlung begangen. Weitreichende Einschränkungen von fundamentalen Rechten, insbesondere von Frauen und Mädchen, werden international als Gender Apartheid geächtet. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR betont, dass die meisten Menschenrechtsverletzungen derzeit undokumentiert bleiben und die Entwicklung und Verfolgungsgefahr unvorhersehbar ist. UNHCR fordert von allen Staaten, keine Abschiebung in das Land durchzuführen. Hinzu kommt eine beispiellose humanitäre Krise, die durch eine Reihe schwerer Erdbeben im Herbst 2023 und starker Sturzfluten in den letzten Monaten, die viele Todesopfer verursacht haben, weiter verschärft hat. Laut der Country Guidance der Europäischen Asylagentur zu Afghanistan vom Mai 2024 gibt es nirgendwo im Land interne Schutzalternativen. In Syrien wird unter Machthaber Assad seit Jahren systematisch gefoltert. Menschen verschwinden und werden auf Jahre rechtswidrig inhaftiert oder umgebracht. Unverändert ist das auch die Einschätzung von Organisationen wie UNHCR, OHCHR, Amnesty International und vielen weiteren. Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der zufolge Abschiebungen nach Syrien eine Verletzung von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention bedeuten. Auch der Lagebericht des Auswärtigen Amtes kommt laut Medienberichten zu der Einschätzung, eine sichere Rückführung Geflüchteter kann derzeit für keine Region Syriens und für keine Personengruppe gewährleistet werden, vorhergesagt oder überprüft werden. Rückkehrende werden diesem Bericht zufolge vom Regime pauschal zu Verrätern erklärt, sodass sie mit weitreichender, systematischer Willkür bis hin zu vollständiger Rechtlosigkeit konfrontiert sind. In Syrien wird systematisch gefoltert. Der Bericht des Auswärtigen Amtes bezeichnet willkürliche Verhaftung mit häufig daran anschließender Isolationshaft als allgegenwärtiges Phänomen. Mehr als 100.000 Menschen gelten als vermisst. Dies wurde gerade vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell Ende Mai bestätigt. Er betonte, dass die humanitäre Lage in Syrien aktuell so schlecht ist wie seit dem Beginn der Kämpfe vor 13 Jahren. Dem Machthaber Assad ist es in der letzten Zeit zunehmend gelungen, in den internationalen Beziehungen wieder Fuß zu fassen. Abschiebungen nach Syrien würden eine Kooperation mit dem Regime erfordern, die diese gefährliche Entwicklung unterstützt und dem Regime in die Hand spielt. Dies läuft der Sanktionspolitik zuwider und rehabilitiert ein Regime, das für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden muss. Thank you. Von Pro Asyl kommen wir zu dem Politmagazin Kontraste, die am 30. Mai einen Bericht zur Ermordung von Hans-Jürgen Rose am 31.08.1997 ausgestrahlt hat. In derselben Polizeidirektion in Dessau wurden auch Mario Bichtermann und Uri Jallo umgebracht. Wir haben das Audioskript von der Sendung der Kontraste vom 30. Mai zum Mord an Hans-Jürgen Rose leicht gekürzt eingelesen. Revier in Dessau. Der Fall Rose. Tod durch Polizeigewalt? Bald 30 Jahre ist es her, dass Hans-Jürgen Rose schwer verletzt ins Krankenhaus kommt und kurz darauf stirbt. Zuvor war der 36-Jährige in jenem Dessauer Polizeirevier, das Jahre später wegen des qualvollen Todes von Uri Jallo in den Schlagzeilen war. Es ist dasselbe Polizeirevier, auf dem 3 Jahre vor Jallos Tod ein weiterer Mann in seiner Zelle stirbt, mit einem Schädelbasisbruch. Das alles mag Zufall sein, doch der Tod von Hans-Jürgen Rose weckt bei den Angehörigen bis heute Zweifel. Sie fragen sich, wer hat ihm diese schweren Verletzungen zugefügt und warum? Vor kurzem haben sie 4 Polizisten wegen Mordes angezeigt. Die Ermittlungen in dem Fall weisen nach Kontraste-Recherchen erhebliche Unstimmigkeiten auf. Anmoderation. Die Polizei von Freunden und Helfern wollen wir gar nicht anfangen. Aber sie sind diejenigen, die uns schützen sollen. Die einzigen, die Gewalt anwenden dürfen in diesem Land. Sie sind die, auf die wir uns im Ernstfall verlassen müssen. Ohne Vertrauen in sie und ihre Entscheidung ist alles nichts. In einem Dessauer Polizeirevier allerdings haben sich immer wieder Dinge abgespielt, die dieses Vertrauen stark erschüttern. Auch der mittlerweile berühmte Tod von Uri Jallo ist hier geschehen. Aber er war nicht der erste und nicht der letzte Todesfall dort, der Fragen aufwirft. Und die Tatsache, dass vieles Jahre oder Jahrzehnte her ist, macht die Sache eigentlich nur noch bedrohlicher. Denn das Schweigen derjenigen, die damals dabei waren, ist erschütternd beharrlich. Dessau, 7. Dezember 1997. Ein 36-jähriger Familienvater liegt am frühen Morgen vor einem Wohnhaus, ganz in der Nähe der Polizeistation Dessau. Sein Name? Hans-Jürgen Rose. Mitten im Winter im T-Shirt, ohne Jacke, schwerstverletzt und dadurch querschnittsgelähmt. Später wird ein Polizist aussagen, die Person röchelte und verdrehte dabei die Augen. Das, was ihm diese Nacht widerfahren ist, wird er nicht überleben. Sein Tod ist bis heute nicht aufgeklärt. Wem auch immer Hans-Jürgen Rose 1997 zum Opfer gefallen ist, seine Verletzungen deuten auf einen Gewaltexzess hin. Den Leichnam Roses hatte damals Rechtsmedizinerin Dr. Uta Romanowski untersucht. Wir haben also diese Verletzungen als Tritte oder auch Schläge, Faustschläge zum Beispiel, jedenfalls als stumpfe Gewalteinwirkung gedeutet. Und das alles insgesamt stellte sich als Bild eine Misshandlung dar. Im rechtsmedizinischen Gutachten steht später, derartige Verletzungen entstehen typischerweise durch Stockschläge. Polizisten hatten Hans-Jürgen Rose in jener Nacht wegen Alkohol am Steuer mit aufs Revier genommen. Warum aber lag er Stunden später schwerst verletzt am Boden, nur etwa 200 Meter entfernt vom Polizeirevier? Dr. Ute Romanowski, Rechtsmedizinerin? Es liegt ja eine gutachterliche Äußerung von mir vor, dass also dieser Polizeiknüppel geeignet gewesen wäre. Und natürlich, der Tenor war, wir möchten doch gerne wissen, was sich da auf dem Polizeirevier abgespielt hat. Das fragen sich seit nunmehr 30 Jahren auch seine Frau und 3 Kinder. Die Tochter und ihre Mutter sammeln alle Berichte zum Tod von Rose. Iris Rose, Witwe? Man kann sich das nicht in den Kopf rufen, das durchmachen, was der die letzten Stunden, das geht nicht. Da wird man verrückt im Kopf, das geht nicht. Man versucht das einfach zu verdrängen, weil ich wusste, wenn es wirklich Polizei ist und das ja und so, da komme ich nicht an. Schon früh kommt der Verdacht auf, Polizisten hätten den Familienvater verprügelt und verletzt in der Straße abgelegt. Wir wollen herausfinden, was Hans-Jürgen Rose wirklich passiert ist und fahren nach Dessau. Die damaligen Polizisten leben größtenteils noch dort. Rose ist nicht der einzige Tote, der im Zusammenhang mit dem Polizeirevier in Dessau steht. 2005 starb hier auch Uri Jallo. Er habe sich in seiner Zelle selbst angezündet, so die Beamten. Die Umstände konnten trotz mehrerer Verfahren nicht aufgeklärt werden. Im Uri Jallo-Prozess stellt ein Gericht später fest, damals wurden Betrunkene von Streifenbeamten dieser Wache aus dem Bauch heraus auf das Revier Dessau gebracht und freiheitsentziehende Maßnahmen galten hier als probates Erziehungsmittel. 2002, 3 Jahre vor Jallos Tod, wurde auf dem Polizeirevier Dessau auch Mario Bichtemann in derselben Zelle tot aufgefunden. Ursache: Schädelbasisbruch. 3 Männer sterben innerhalb von 8 Jahren, alle unter ungeklärten Umständen. In Dessau angekommen, versuchen wir, die Nacht zu rekonstruieren. Rose verursacht gegen 1 Uhr einen Unfall. Er ist alkoholisiert, der Atemalkoholtest ergibt knapp 2 Promille. 2 Polizisten nehmen ihn mit aufs Revier. Was in den nächsten 4 Stunden passiert, bleibt bis heute unklar. Gegen 5 Uhr findet ein Bewohner der Wolfgangstraße Rose mit schwersten Verletzungen auf. Er ruft die Polizei. Ein Polizist vor Ort hat den Eindruck, dass 2 seiner Kollegen nervös wirken. Dann habe ich gefragt, ob sie die Person von irgendwoher kennen. Das verneinten sie. Sie schienen sichtlich sehr nervös. Das äußerte sich dahingehend, dass sie ständig ziellos hin und her liefen. Später wird sich herausstellen, genau diese beiden Polizisten hatten Hans-Jürgen Rose zuvor aufs Polizeirevier Dessau mitgenommen. Haben sie den Mann tatsächlich nicht erkannt? Oder verschweigen sie etwas? In seiner Aussage gab der Polizist zudem an, er habe auf dem Revier einen Kollegen sinngemäß sagen hören, der wollte mir doch da ein paar auf die Fresse hauen, da habe ich ihm aber eine reingezogen. Die anderen Polizisten der Nachtschicht bestreiten, diese Äußerung gehört oder gesagt zu haben. Was passierte also wirklich mit Rose auf der Polizeiwache? Der sogenannte Lagefilm müsste Aufschluss geben. Es ist eine Art Logbuch, das alle Einsätze, Anrufe und Anwesenheiten auf dem Revier protokolliert. Doch die Uhrzeiten darin passen nicht zusammen. Das Gutachten eines renommierten britischen Schriftforensikers besagt nun, der Lagefilm wurde wahrscheinlich manipuliert. Thomas Feltes ist Kriminologe und Polizeiwissenschaftler. Für ihn sind diese Widersprüche erheblich. Die Manipulation hätte auffallen müssen. Thomas Feltes, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler, das ist für mich einer der tatsächlichen Skandale in diesem Verfahren, weil das eine Urkundenfälschung ist durch Amtsträger, die nachträglich Aufzeichnungen geändert haben. Das hätte in meinen Augen ein Staatsanwalt, der die Ermittlungsunterlagen sich gründlich ansieht, merken müssen. Auch der Verlauf der Ermittlungen wirft Fragen auf. Sie fokussieren sich zunächst auf die Polizisten der Nachtschicht. Der Ermittler sammelt Schlagstücke ein, nimmt DNA-Proben aus dem Speisesaal, weil Rose sich dort offenbar aufgehalten hat. Doch in Richtung möglicher Polizeigewalt wird nur halbherzig ermittelt. 2 der Polizisten, die in der Nacht mit Rose in Kontakt standen, werden zunächst gar nicht vernommen. 2002 wird das Verfahren eingestellt. Rund 10 Jahre später taucht der Name Hans-Jürgen Rose zufällig im Uriallo-Prozess auf. Ein Zusammenhang zwischen den Toten scheint möglich. Unter dem Druck der Öffentlichkeit ermittelt die Staatsanwaltschaft erneut. Doch 2014 stellt sie das Verfahren wieder ein, da es keine neuen Erkenntnisse gebe. Thomas Feltes, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler: Das heißt für mich unterm Strich, im Grunde genommen ist die entscheidende Stelle die Staatsanwaltschaft gewesen, die hier dieses Verfahren in meinen Augen viel zu schnell, sagen wir, tot gemacht hat, also einfach eingestellt hat, aus welchen Gründen auch immer. Bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ist man zu keinem Interview bereit. Schriftlich heißt es, man könne die Fragen nicht beantworten, weil die Akte derzeit beim Generalbundesanwalt liege. Hier haben die Hinterbliebenen nun 4 Polizisten angezeigt. Gemeinsam mit der Initiative Recherchezentrum. Denn in den Ermittlungsakten konnten sie zahllose Unstimmigkeiten finden. Der Verein hat sich auf die Aufklärung von Polizeigewalt spezialisiert. Der Anwalt der Familie Rose fordert, das Verfahren wieder aufzunehmen, auch wegen der Parallelen zu den anderen Todesfällen. Sebastian Schama, Anwalt der Familie Rose: Wir gehen von mindestens 3 Tötungsverbrechen aus, die jeweils in der Nachtschicht dieses Reviers, teils auch mit personellen Überschneidungen von einzelnen Beamten, begangen worden sein könnten. Und wenn das so ist, wenn sich die Beamten zurücklehnen konnten, weil sie gesagt haben, hier ermittelt sowieso keiner richtig, wir können eigentlich machen, was wir wollen, dann wäre das ein echter Grund, das Vertrauen in den Rechtsstaat endgültig zu verlieren. Indessen versuchen wir auch mit den Polizisten zu sprechen, die von Roses Familie angezeigt werden. Einen von ihnen treffen wir im Treppenhaus an. Er will nicht mit uns sprechen. Schriftlich antwortet er später, auch er sei sehr daran interessiert, dass der Tod von Jürgen Rose aufgeklärt wird. Und ich werde zu gegebener Zeit Antworten geben. Zu gegebener Zeit? Dann treffen wir einen der Polizisten, der 1997 am Fundort nervös gewirkt haben soll. Wir haben Fragen zum Todesfall Rose, wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Auch hier keine Antwort. Später schickt er uns eine SMS. Wir sollen ihn in Ruhe lassen. Auf die Bitte, unsere schriftlichen Fragen zu beantworten, schreibt er, träumt weiter. Der Polizist scheint sich seiner Sache sicher. Ohne Antworten kehren wir zurück aus Dessau. Mit ihrer Anzeige hofft Familie Rose, doch noch Antworten zu bekommen. Iris Rose, Witwe: Ich mache das für Jürgen nochmal. Ich mache das für seine Mutti. Ich mache das für die Kinder. Ich mache das für uns, für alle und vielleicht für andere noch, die dann eben auch irgendwas dort erlebt haben, in diesem Polizeirevier. Nee, vielleicht haben die dann Mut und sagen, jawohl, wir melden uns auch noch. Der Generalbundesanwalt kann nun entscheiden, ob der Fall noch ein drittes Mal aufgerollt wird. Für das Vertrauen in den Rechtsstaat ist es wichtig festzustellen, was in dieser Nacht passiert ist. In unserem letzten Artikel geht es um die Klimakatastrophe und den ältesten Daten, die diesen belegen. Eine Messstation auf Hawaii. Der Artikel erschien am 10. Juni bei der Internetplattform für Netzkultur Telepolis. Klimakatastrophe. Wie teuer wird die Anpassung? Umweltminister wollen mehr Geld zur Anpassung an den Klimawandel. Auch eine Grundgesetzänderung wird gefordert. Warum Emissionsminderung wichtig bleibt. Die US-Wetterbehörde NOAA steckt Alarm. Die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre steigt schneller als je zuvor. Dabei müsste sie nach dem Klimaabkommen der UNO, das im Jahr 2015 auf dem Klimagipfel in Paris geschlossen wurde, eigentlich sinken. Im Mai lag die Konzentration bei 426,9 ppm, Parts per Million. Das ist ein Anstieg von 2,9 ppm im Vergleich zum Vorjahresmai und der fünftgrößte Zuwachs, der je gemessen wurde. Durchschnittlich stieg die Konzentration in den letzten Jahren um 2,3 ppm. Als wichtigster Messpunkt gilt Mauna Loa, ein Vulkan auf Hawaii, einfach weil keine Industrieabgase die Ergebnisse verfälschen können. Industrieanlagen sind von Hawaii tausende Kilometer entfernt. Um alle Treibhausgase zu erfassen, wird eine Umrechnung auf Kohlendioxid-Äquivalente vorgenommen. Das Treibhausgas Methan hat beispielsweise eine 28-mal so starke Treibhausgaswirkung wie Kohlendioxid, weshalb ein Molekül Methan in 28 Kohlendioxid-Äquivalente umgerechnet wird. Normalerweise müsste die Treibhausgaskonzentration derzeit sinken. Die Landmasse der Nordhalbkugel ist größer als südlich des Äquators, weshalb hier die Fauna im wachstumsstarken Frühling durch die Photosynthese auch mehr Kohlendioxid bindet als der Frühling im Süden. Verlieren die Bäume im Norden dann ihre Blätter, steigt die Konzentration sehr steil an. Insgesamt aber liegt der Jahresdurchschnitt immer über dem des Vorjahres. Nur einmal flachte die Kurve leicht ab. Anfang der 1990er Jahre schlug der Zusammenbruch der energieintensiven Wirtschaft des Sozialismus zu Buche. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der junge Chemiker Charles Keeling an der US-Pazifikküste begonnen, mit einem selbstgebauten Manometer die Kohlendioxidkonzentration der Luft zu messen. Professor Roger Reville wurde auf die Experimente aufmerksam und schickte Keeling 1957 nach Hawaii, um ein Messsystem auf dem Mauna Loa aufzubauen. Charles Keeling war 2007 gestorben. Heute betreut sein Sohn Ralf die Messreihe. Keeling und sein Team nehmen normalerweise 4 Proben pro Stunde. 1958 waren darin 315 Teile Kohlendioxid pro Million Teile Luft enthalten. 1970 waren es 324, dieser Parts per Million, abgekürzt PPM. Als die Klimarahmenkonvention 1992, das Basisdokument für den weltweiten Klimaschutz, beschlossen wurde, registrierten die Wissenschaftler bereits 354 ppm. Jahr für Jahr stieg die Treibhausgaskonzentration der Atmosphäre an. 2007 waren es 381 ppm, nun sind es also fast 427 ppm. Die Keeling-Kurve gilt als ältestes Zeugnis des menschengemachten Klimawandels. Nur einmal war sie unterbrochen. Im Herbst 2022 zwang ein Ausbruch des Vulkans die Wissenschaftler, die Messstation zu verlassen. In der vorindustriellen Zeit lag die Treibhausgaskonzentration der Atmosphäre bei rund 280 ppm, wie Rekonstruktionen etwa von Eisbohrkernen oder Einstößen ergaben. Oberhalb von 450 ppm droht laut Wissenschaftlern, dass die Erde sich demgegenüber um durchschnittlich 2 Grad aufgeheizt hat. Dann werden sogenannte Kipppunkte im Erdsystem angeschoben, die eine Verselbstständigung der Klimaerhitzung zur Folge haben. Der permanent gefrorene Boden ist so ein Kippelement. In weiten Teilen Kanadas, Sibiriens und Alaskas ist es so kalt, dass die Erde nie auftaut. In diesem Permafrost sind doppelt so viele Treibhausgase festgefroren, wie sich derzeit in der Atmosphäre befinden. 1600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Taut der Boden auf, wird diese Treibhausgasfracht frei und heizt den Planeten weiter an, ohne dass die Menschheit darauf Einfluss nehmen kann. Je mehr Permafrostboden auftaut, desto mehr Treibhausgase gelangen in die Atmosphäre. Das führt zu höheren Temperaturen. Wegen der Hitze taut wiederum mehr Permafrost auf. Es ist ein sich selbst verstärkender Effekt, ein Teufelskreis des Klimawandels. Der Golfstrom, der Amazonaswald, die Antarktis oder der Nordpol. Gut ein Dutzend solcher Kippelemente gibt es, die bei einer Konzentration von 450 ppm oder eben 2 Grad mehr den Planeten gravierend verändern werden. Deshalb hatte sich die Weltklimakonferenz 2015 entschlossen, ein 1,5 Grad Ziel als Obergrenze der Klimaerhitzung in den Klimavertrag zu schreiben. Nur unterhalb dieser Temperaturschwelle gibt es die Gewissheit, dass die Kippelemente stabil bleiben. Nach Auswertung der Daten vermeldete die Weltorganisation für Meteorologie aber, dass die globale Mitteltemperatur 2023 bereits um 1,45 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau lag. Nicht verwunderlich deshalb, dass der Permafrost längst taut. Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ist die Grenze in einigen Regionen schon über mehrere hundert Kilometer Richtung Norden gewandert, sagt Moritz Langer vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Das heißt, dass der darunter eingeschossene Kohlenstoff sich bereits zersetzt. Bis Ende des Jahrhunderts könnten allein dadurch mindestens 0,1 Grad Erderwärmung zum menschengemachten Klimawandel hinzukommen, wenn kein Klimaschutz betrieben wird, sogar 0,3 Grad. Nicht erst durch das Hochwasser in Süddeutschland ist der Komplex Anpassung wieder nach oben gerutscht auf der politischen Agenda. Die Umweltminister der Länder haben auf ihrer Konferenz am Freitag beschlossen, mehr Geld für die Anpassung an den Klimawandel freigeben zu wollen. Außerdem wollen sie eine Grundgesetzänderung prüfen, um Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Erderhitzung zum Staatsziel zu erklären. Wir müssen für die Hochwasservorsorge mehr Geld in die Hand nehmen, erklärt die rheinland-pfälzische Ressortchefin Katrin Eder, Bündnis Grüne, die derzeit die Umweltministerkonferenz leitet. Würde Anpassung zum Staatsziel definiert, könnte die Finanzierung kommunaler Anpassungsmaßnahmen dauerhaft als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern festgeschrieben werden, erklärte sie. Eder befürwortet auch eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Extremwetterereignisse können jede und jeden treffen. Dafür müssen wir die Folgen gemeinschaftlich bewältigen. In Rheinland-Pfalz waren zu Pfingsten die Flüsse über die Ufer getreten. Seit vergangenem Jahr gilt in Deutschland ein Klimaanpassungsgesetz. Nach diesem müssen die Landesregierung vorsorgende Klimaanpassungsstrategien erarbeiten und mit Maßnahmen unterlegen. Behörden sollen die Anpassung an die klimabedingten Änderungen künftig bei allen Entscheidungen mit einbeziehen. Abgesehen von Förderprogrammen stellt der Bund aber keine nennenswerte Finanzierung zur Verfügung. Dabei könnten auf Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts ohne Anpassung Kosten von 900 Milliarden Euro zukommen, wie eine Studie im vergangenen Jahr ermittelte. Es scheint also ratsam, sich heute auf die künftigen Extreme vorzubereiten. Das war der linke Medienspiegel im Juni 2024. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org und tschüss.